Am 4. Februar wäre Alfred Anders 90 Jahre alt geworden. Der 1980 verstorbene Schriftsteller, der sich in den 50er Jahren auch als Rundfunkmann und Feature-Autor einen Namen gemacht hat. Für den Radiomacher Alfred Anders war die Kunst der Montage das Wesen des Features. Ein Verständnis, das bis heute Gültigkeit hat, allerdings nicht unbedingt in der Form, die er bevorzugte. Er erfand Figuren, schrieb für sie Dialoge, baute regelrechte Spielszenen und komponierte daraus ein Ganzes. So auch in seinem 1952 produzierten Feature »Menschen im Niemandsland«, in dem er zentrale politische Ereignisse aus dem Jahr 1951 zur Debatte stellt. Die Atomversuche der USA, den Koreakrieg, die Besetzung Tibets, die Teilung Europas in Ost und West. Aber so abstrakt diese Themen erscheinen mögen, Alfred Anders lässt Menschen darüber debattieren, streiten und von ihren Erfahrungen berichten. Sie werden eine Reihe von Szenen hören, in denen versucht wurde, festzustellen, wo eigentlich der Mensch sich in der Zeit befindet. Sie werden feststellen, dass es uns nicht gelungen ist, seine genaue Position zu ermitteln. Denn für die Art von Peilversuchen, die wir anstellten, gibt es kein Radargerät. Und übrigens können auch Radargeräte versagen. Sonst wäre der argentinische Dampfer Maipú nicht untergegangen. Unlängst in der Nordsee, wie Sie gelesen haben werden. Nehmen Sie es uns nicht übel, wenn wir Sie daran erinnern, dass Sie sich im Niemandsland unserer Zeit befinden. Ja, Sie selbst. Denn wenn wir vom Menschen und seiner Position sprechen, so meinen wir Sie ganz persönlich. Diese Art von Musik kann einem auf die Nerven gehen. Seien wir sachlich. Washington, 2. Januar 1951. Am letzten Tage der Legislaturperiode des 81. amerikanischen Kongresses billigte der Senat die zuvor vom Repräsentantenhaus gutgeheißene Gesetzesvorlage über 20 Milliarden Dollar für Rüstungsvorhaben und 3,1 Milliarden Dollar für das Zivilverteidigungsprogramm der Vereinigten Staaten. Genau einen Monat später geschah Folgendes. An vier aufeinanderfolgenden Nächten verwandelte sich in vier amerikanischen Staaten, nämlich in Nevada, Arizona, Utah und Kalifornien, die Nacht für einige Sekunden in Tag. Die Erscheinung erstreckte sich auf ein Gebiet von 3/4 Millionen Quadratkilometer. Die Geburt dieser neuen und schnell wieder erloschenen Sonne fand irgendwo in den Wüsten des südlichen Nevada statt. Mr. Gladwin Hill von der New York Times, der dem Ereignis beiwohnen durfte, berichtet darüber: Die Berge der Umgebung waren in ein seltsames graugrünes Licht von unendlicher Kälte getaucht. In der ersten tödlichen Stille sahen sie wie die unheimlichen und leblosen Krater eines gestorbenen Planeten aus. Dann begann das Dröhnen der Explosion. In einer der vier Nächte zerbrach in Las Vegas, Nevada, die große Spiegelglasscheibe im Schaufenster des Drugstores von Jerry Davis. Jerry und seine Frau nahmen die Sache ziemlich gelassen. Ja, du reg dich nicht ab. Das ist doch gar nicht schlimm. Nimm doch den Besen und feg das zusammen, dann ist es doch weg. Ah, hallo Jerry. Hallo Mike. Euch hat's wohl erwischt, was? Ja, ist blöd, dass diese Schaufensterscheiben sich nicht öffnen lassen. So eine große Scheibe, die hält die Spannung nicht aus. Und gut, dass wir versichert sind. Ja, aber ob die Versicherung das bezahlt? Ja, ja. Ich hab doch mit den Leuten schon telefoniert. Die kommen für jeden Schaden auf. Komm mal rein. Ja. Weißt du, Mike, die sagen, alle Schadenssummen, die sie auszahlen müssen, bekommen sie von der Armee vergütet. Die Armee muss eine Menge Geld haben. Na klar. Das können Sie glauben, Mrs. Davis. Was wir so an Steuern zahlen, davon kriegt die Armee einen ganzen Haufen. Die Scheibe wird also von deinem Geld bezahlt, Jerry. Ach, dann hör doch auf damit, Mike. Wilcox liefert gleich eine neue Scheibe. Bis Abend ist sie wieder drin. Nee, Kinder. Damit wartet lieber noch, bis der vierte Versuch vorbei ist. Sonst geht euch das Ding nochmal kaputt. Ja, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du, N. Hä? Wir lassen heute Nacht den Rollladen runter. Wieso denn das? Naja, damit nichts geklaut wird. Ach, was? Heute Nacht denkt doch keiner ans Klauen. Heute Nacht warten sie alle auf die Explosion. Es war herrlich gestern Nacht. Das Licht, ne? Finden Sie nicht auch, Mr. Jones? Hm, naja. Aber am schönsten finde ich, dass Las Vegas noch steht. Nur ein paar Scheiben sind zerbrochen. Ey, du bist ein alter Spötter, Mike. Was? Spötter, sagst du? Du, ich will dir mal was sagen. Wenn ich daran denke, was alles in den Eimer gehen wird, wenn die Armee mal nicht mehr bei uns in der Nevada-Wüste probiert. Ich meine, wenn sie mal ernst macht, du, dann vergeht mir der Spott. Ist doch besser, sie probieren bei uns und machen woanders ernst, wenn schon ernst gemacht werden muss. In Sibirien meinetwegen. Ja, und in Sibirien probieren sie es auch, damit sie Nevada ernst machen können. Och, Mike, die holen uns doch nicht mehr ein. Siehst du, und das ist mir schon meine lumpige Scheibe wert. Meine Scheibe ist kaputt gegangen, damit Millionen Scheiben in den USA ganz bleiben. Oder dein Schaufenster ist nur das erste von Millionen Fenstern auf der ganzen Welt. Also Mike, also, wenn ich dich nicht so genau kennen würde, dann würde ich sagen, du redest wie so ein Roter. Wir müssen einfach die Nerven behalten, du. Das ist es. Ja, kannst du schon recht haben, dass es die Nerven sind. Nur, die Nerven behalten manchmal recht, Jerry. Ach. Sag nicht, ach Jerry, erinnere dich mal, wie es war, als wir am Sangro lagen. Da wussten wir es doch immer ganz genau, wenn die Brüder da loslegen wollten. Ah ja, das ist richtig. Im Bauch hatten wir es. Siehste, das waren die Nerven. Liegen Sie gut, Professor? Ja, danke. Fangen Sie an. Während Jerry Davis und Mike Jones über einer zerbrochenen Fensterscheibe ins Gespräch geraten, liegt auf einer Couch in einem Zimmer seines Instituts in Princeton der Professor Albert Einstein und lässt einen Versuch mit sich anstellen. Der Experimentator Dr. Newman untersucht die Funktion der menschlichen Gehirnzellen. Er bringt an Einsteins Kopf Metallelektroden an, deren Schwingungen in der Art eines Elektrokardiogramms auf Papier übertragen werden. Dr. Newman will feststellen, ob er auf diese Weise die Unterschiede in der Gehirntätigkeit eines Genies zu der des Normalmenschen grafisch konstatieren kann. Auch solche Versuche sind typisch für das Jahr 1951. Experimente in der höchsten Bewusstseinssphäre des Menschen mischen sich mit der dumpfen Furcht der Millionen. Konzentrieren Sie sich jetzt bitte auf irgendein wissenschaftliches Problem, Professor. Auf irgendwas aus der Relativitätstheorie oder aus der Atomforschung. Wie Sie wollen, Dr. Newman. Und auf ein Zeichen von mir, entspannen Sie sich dann bitte. Versuchen Sie dann, an gar nichts mehr zu denken. Das ist noch viel schwerer. So, jetzt. So, danke. Ich glaube, das genügt. Na, haben Sie was herausgebracht? Ich muss erst Ihre Karte genau mit dem übrigen Material vergleichen, das wir haben. Wir haben da eine Theorie. Wir nehmen an, dass im Gehirn des Genies... Entschuldigen Sie, Professor, wenn ich dieses Wort gebrauche. Dass im Gehirn wie dem Ihren verschiedene getrennte Gruppen von Gehirnzellen zu gleicher Zeit an einem und demselben Problem arbeiten können. Diese Zellgruppen schalten sich in schneller Folge ein und suchen das ganze Gehirn nach einer richtigen Antwort ab. So ähnlich wie eine Radarantenne den Himmel nach Flugzeugen absucht. Ich wollte, mein Gehirn funktionierte so hübsch, wie Sie sich das vorstellen. Eben hat es gar keine Antwort gegeben. Worauf haben Sie sich denn konzentriert, Professor? Auf ein politisches Problem, leider. Das ist schade. Meine Karte hätte vielleicht ganz andere Ergebnisse registriert, wenn Sie wissenschaftlich gearbeitet hätten. Ach so. Sie finden, dass ich mich für die Politik nicht recht eigne, was? Sie sind Wissenschaftler, Professor Einstein. Das ist doch Ihre Spezialität. Meine Wissenschaft hat leider sehr viel mit der Politik zu tun. Sie hätten nicht von Atomforschung sprechen sollen. Wenn ich dieses Wort nur höre, dann frage ich mich sofort, wozu ich überhaupt Atomforschung betreibe. Nur damit sich die Forschung in der Vernichtung realisiert? Das ist eine politische Frage, mein Lieber. Vielleicht wäre es richtiger, die Antwort darauf den Politikern zu überlassen. Ja, das kann ich nicht, Doktor. Das lassen einfach meine Nerven nicht zu. Und deswegen gibt mein Gehirn da auch keine Antwort. Sie sollten mal den Einfluss der Nerven auf die Gehirnzellen untersuchen, Dr. Newman. Eine interessante Theorie. Ja, kann schon sein, Mike, dass die Nerven waren damals am Sango. Aber wir sind noch nicht ausgerissen deswegen. Wir sind da geblieben und haben die Nerven behalten. Nee, Jai. Du kannst sagen, was du willst. Unser altes Las Vegas gefällt mir nicht mehr. Ich verzieh mich. Ja, ich find's auch unheimlich, Sherry, dass die Armee ihre Atomversuche gerade bei uns anstellt. Es heißt auch, die Luft wird dann radioaktiv und man kriegt Krebs davon. Ach du Liebe. Ich möchte am liebsten heute in so einem Asbestkleid rumlaufen. Herrgott, ein Maike Feigling, und warum denn? Nur weil so eine Fensterscheibe zerbrochen ist? Nee. Ach, Kinder, nehmt euch doch zusammen. Es ist viel mehr zerbrochen als bloß ein Stück Glas. Nur du hast es noch nicht gemerkt, Jerry. Nee, ich zieh weg von hier. Ich mag das Licht nicht, das einem so gut gefällt. Wo willst du denn hin? Irgendwohin, wo die Nacht Nacht bleibt. Und der Tag Tag. Zu gleicher Zeit, als die Atomenergiekommission der USA ihre neuen Versuche bei Las Vegas, Nevada unternahm, lasen wir folgende Meldung. Washington, 7. Februar 1951. US-Außenminister Dean Acheson erklärt zu der Sowjetnote über die Viererkonferenz nicht der Streit um die Wiederbewaffnung Deutschlands, sondern die Aufrüstung in den Ostblockstaaten sei die Ursache der gespannten Weltlage. Damals lag in Paris ein alter Mann im Sterben. Er hatte sein ganzes Leben lang ein Tagebuch geführt. Und sein Tagebuch wurde zum berühmtesten Selbstgespräch des europäischen Geistes. Ja, das alles könnte gut verschwinden. Die Kulturleistung, die uns so bewundernswürdig schien. Wenn man so weitermacht, wird es bald nicht mehr viele Leute geben, die Bedürfnis danach haben, die etwas davon verstehen. Nicht mehr viele Leute, die merken, dass man nichts mehr davon versteht. Man gibt sich Mühe und wird erfinderisch, um jene Heiligtümer vor Zerstörung zu schützen. Kein Schutz ist sicher. Eine Bombe kann mit einem Museum fertig werden. Es gibt keine Akropolis, die von der Woge der Barbarei nicht erreicht werden konnte. Keine Arche, die sie nicht schließlich verschlänge. Man klammert sich an Trümmer. Seltsam, diese Musik. Seltsam und unheimlich. Immerhin, es ist eine Musik, die sich nicht an Trümmer klammert. Auch die Zeit klammert sich an nichts, indem sie voranschreitet. Sie löst sich von Menschen und Dingen, die man für unabänderlich gehalten hatte. Washington, 11. April 1951. Präsident Harry S. Truman enthebt General Douglas MacArthur seiner sämtlichen Kommandoposten. Nachfolger des Generals in allen seinen Ämtern wird der bisherige Oberbefehlshaber der 8. US-Armee in Korea, Generalleutnant Matthew B. Ridgway. Toller Bursche, was? Ja. Du, seitdem Duck weg ist, riecht's hier in Korea nach Frieden, wa? Bullshit, Joe, bild dir nichts ein. Es war im April und jetzt ist Juni. Wir stehen immer noch in der Scheiße. Nee, Reggie, irgendwas geht vor. Es geht so langsam voran, obwohl es viel schneller gehen könnte. Der Lauf des Brennmaschinengewehrs ist in das Flusstal gerichtet. Hinter den Sandsäcken sitzen auf Munitionskisten Joe Brennan aus London und Reggie Fotherall aus Edinburgh, Schottland. Reggie ist Berufssoldat, Mitglied der berühmten Argyll und Sutherland Highlanders, während Joe bloß irgendwie in der Armee hängen geblieben ist. Er ist Mitglied der nicht weniger als die schottischen Hochländer berühmten englischen Transportarbeitergewerkschaft. Es ist warmes Wetter und beide trinken 5 OT. Der 5 OT ist den Soldaten der englischen 27. Brigade ein geheiligtes Ritual. Sogar der Feind weiß, dass er allerlei riskiert, wenn er es zu stören wagt. Weißt du noch, wie wir Hurra schrien, als Doug uns erzählte, Weihnachten wären wir zu Hause? Ja, scheiße, hängen sollte dafür. Der hängt nicht, Joe. Den haben sie in den Staaten empfangen, als hätte er in Korea gekämpft und nicht wir in Ridgway. Und Richard Fotherill mal wieder in Edinburgh aufkreuzt, den empfängt keine Katze, das kannst du mir glauben. Das würde wohl passen, wenn sie für dich alten Saufkopf Spalier stehen würden. Da kommt Reggie, unser Held aus Korea. Sieh dich bloß vor, Joe, dass du nicht auf der Verlustliste kommst. Das überlass lieber den Roten. Die werden den armen alten Joe schon noch auf dem Gewissen haben. Ja, die Hunde. Jetzt haben wir sie wieder zurückgetrieben, aber sie geben immer noch nicht nach. Tja. Ich kann's verstehen, warum sie nicht nachgeben. Wie meinst du das? Du. Ich muss dir mal was sagen, Reggie. Ja? Weißt du, zu Hause in London, da gilt ich auch als Rote. Du? Dass ich nicht lache, Mensch. Nee, da ist gar nichts zu lachen. Sieh mal, wir Leute von der Transportergewerkschaft sind bei allen Streiks vorne dran. Und ich war dabei ganz schön in Fahrt, das kannst du mir glauben. Hab schon ein paar Streikkomitees geführt. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber du bist doch nicht so ein Bolschewist wie die da drüben. Nee, bin ich auch nicht. Wenn ich's wäre, dann läge ich ja jetzt nicht hier und lauerte mit der Knarre im Arm drauf, dass er rauskommt, ne? Na also. Ja, aber ich kann verstehen, was die da drüben wollen. Die wollen eine ganz neue Welt aufbauen, das wollen sie. Und deswegen geben sie auch nicht nach. So, und deswegen mussten sie über den 38. marschieren und einen netten kleinen Weltkrieg vom Zaun brechen, nicht? Stell dir doch mal vor, du wüsstest ganz genau, wie man eine funkelnagelneue glückliche Welt machen kann. Da tätst du auch alles dafür, oder nicht? So ein Blödsinn kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe nur, dass die für ihre glückliche Welt erstmal die ganze Welt unglücklich machen. Oh, du, das ist richtig, Reggie. Für einen Schotten hast du ein ganz helles Köpfchen. Hey, ihr verdammten Cockneys. Müsst mir wohl erklären, warum ihr Engländer damals Schottland einkassiert habt, was? Hey, Reggie, das will ich nicht. Obwohl aus Schottland ja eigentlich erst was geworden ist, seitdem wir Engländer... Du, gib mir nochmal schnell die Adresse deiner nächsten Angehörigen, mein Lieber. Spiel doch den wilden Mann. Überleg dir lieber... Warum du hier in Korea bist, Reggie? Ich? Ja, du. Komische Frage. Sie haben uns hierher geschickt, weil die Roten ausprobieren wollten, was passiert, wenn sie ernst machen, ne? Dann haben wir ihnen gezeigt, was passiert. Na und? Was und? Wie geht's weiter? Wie soll ich denn das wissen? Du hast ja selbst vorhin gesagt, irgendwas ginge vor und die Luft röche nach Frieden. Ja, wenn alle so denken würden wie du, gäb's auch bald Frieden. Du denkst... Jemand hat einen Fehler gemacht und dafür eins auf die Schnauze gekriegt. Und wenn das geschehen ist, gehen wir alle wieder nach Hause. Na klar. Wir kämpfen gegen einen klaren Rechtsbruch. Und wenn der Bruch repariert ist, muss Schluss sein. Da denkst du, du kämpfst nicht gegen einen einfachen Rechtsbruch. Du kämpfst gegen die Sünde. Gegen was? Gegen die Sünde. Du sag mal, Joe, ich glaube, das Klima bekommt dir ja nicht recht. Was? Hey, keine Sorge. Ich sag nur, was unser guter alter Doug auch sagt. MacArthur? Ja. Yeah. Und der ist doch bekloppt, Mensch. Hier. Ich werde es dir vorlesen. Kriegte neulich eine amerikanische Zeitung in der Hand. Die hatten das Verhör abgedruckt, das sie mit Doc angestellt haben nach seiner Rückkehr. Da habe ich mir ein Stückchen draus ausgeschnitten und aufgehoben. Wir fahren fort, mein Herr. Senator McMahon, Sie hatten eine Frage an den Herrn General. Ja. Wer ist Ihrer Meinung nach der Hauptfeind, General? Meiner Ansicht nach der Kommunismus. Wenn Sie von Kommunismus sprechen, meinen Sie dann das, was wir in China sehen, oder den Kreml? Ich meine den Kommunismus auf der ganzen Welt. General, wo sitzt die Quelle und das Gehirn dieser Verschwörung? Wie soll ich das wissen? Nehmen Sie an, dass der Kreml der Platz ist? Ich vermute, dass die Weltmeinung ihn dort sucht. Ich halte nicht den Kommunismus für unseren Feind. In erster Linie ist unser Gegner das imperialistische Russland. In dieser Hinsicht gehe ich mit Ihnen völlig auseinander, Senator. Zufälligerweise sind die Sowjets kommunistisch. Aber wenn Sie glauben, der Kommunismus sei auf Russland beschränkt, dann muss ich Ihnen vollständig und absolut widersprechen. Ich sagte nicht, er sei auf Russland begrenzt. Sie können den Kommunismus nicht mit Kanonen bekämpfen. Kommunismus ist eine Form der Sünde. Gegen die Sünde sind wir uns alle einig. Aber Sie können sie nicht mit sichtbaren Dingen bekämpfen. Irrtum, Senator. Die Sünde kann man mit ganz handgreiflichen Mitteln bekämpfen. Und deshalb kämpfen wir gegen den Kommunismus mit der Waffe in der Hand. Junge, Junge, Mensch, jetzt schlägt's 13. So einen Unsinn habe ich noch nie gehört, Job. Unsinn oder nicht? Da kannst du mal sehen, wie die amerikanischen Führer denken. Der Fulbright ist der MacArthur gar nicht wohlgesonnen. Aber darin sind sich beide einig. Der Kommunismus ist eine Sünde. Dann wird nie Schluss, Joe. Die einen meinen, sie müssen uns mit ihrer neuen Welt beglücken und die anderen, die... Die meinen, sie müssen einen Kreuzzug gegen die Sünde führen, ja. Und für beide Seiten ist der Gegner ein Verbrecher. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Ach, man darf gar nicht hinhören auf das Geschwätz. Ja, nicht hinhören ist gut. Für uns ist das eine Frage auf Leben und Tod. Liegt doch nicht hier im Dreck, weil ein paar verrückte Amerikaner meinen, sie müssen die Sünde aus der Welt ausrotten. Nee, wir sind hier, weil ein akutes Unrecht aus der Welt geschafft werden muss. Das genügt uns. Aber den anderen genügt's nicht und die haben die Macht. Was wird da aus uns werden, Mensch? Tja, vielleicht werden wir zerrieben, Reggie. Zerrieben zwischen den Weltbeglückern und den Kreuzzüglern. Reizende Aussicht. Ah. Aber eine kleine Aussicht haben wir doch, dass wir aus dem Schlamassel rauskommen. Es gibt so ein paar Anzeichen dafür. Was denn für welche? Denk doch mal nach. Warum wohl haben sie Duck abberufen? Hm? Ja, du, das ist richtig. Denen ist die Sache nicht mehr ganz geheuer. Du, hör mal. Am rechten Flügel geht's wieder los. Verdammte Sauerei. Da hast du deine Aussichten, Joe. Ach, gerade, dass es hier so lange dauert, ist die beste Aussicht. Komm. Bist du fertig? Okay, Reggie. Leg los. Offenbar meinte der gefreite Joe Brennan von der 27. englischen Brigade mit seiner letzten Bemerkung, dass es der Sinn des Kampfes in Korea sei, den Ausbruch des Weltkrieges zu verhindern. Zeit gewinnen, so meint er anscheinend, ist die Hauptsache. Wir wissen nicht, ob er recht hat. Immerhin hatte er nicht ganz Unrecht, als er meinte, die Luft in Korea röche nach Frieden. Denn es gab ein paar Wochen später ein relativ freudiges Ereignis. Moskau, 23. Juni 1951. Der sowjetische Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen, Jakob Malik, schlägt in einer Rundfunkansprache die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den am Koreakrieg beteiligten Nationen über eine Feuereinstellung und einen Waffenstillstand vor. Als Waffenstillstandslinie empfiehlt Malik den 38. Breitengrad. Bei einem Rückblick auf das jüngst vergangene Stück Geschichte sollten wir, die wir uns eines relativen Friedens erfreuen, daran denken, dass wir mit dem Blut vieler Männer aus Amerika, England, Australien, Kanada, der Türkei, Frankreich, Griechenland, Holland, Thailand, den Philippinen, Belgien, Luxemburg, Kolumbien und Südkorea, aber auch mit dem Blut von Chinesen und Nordkoreanern Zeit gewinnen. Mit dem Blut von Männern, die sehr nüchtern geworden sind. Auch der große alte Dichter, der in Paris starb, war ein nüchterner Mann. Als er im Jahre 1941 einen antikommunistischen Film gesehen hatte, den die Nationalsozialisten in Frankreich vorführten, notiert er, ein scharfer Gegner des Sowjetsystems, in sein Tagebuch: Der Film war ungemein peinlich. Selbst wenn alle Bilder ehrlich aufgenommen wären und uns nur Authentisches zeigen würden, so verführt doch die Möglichkeit der Kamera auszusuchen und nur eine Seite der Wirklichkeit zu beleuchten zu den ärgsten Täuschungen. Es handelt sich darum, beim Publikum Empörung über den Bolschewismus hervorzurufen. Es gelingt leicht. Da sieht man furchtbare Elendsbilder, schmutzige Hütten, Wesen in Lumpen, die Hunger sterben. Ein roter Film wäre nicht ehrlicher, der uns nur diese Nachtzeiten des Zarismus vorführen würde. Grund genug, um einen davon abzuschrecken, sich je noch für das Menschenschicksal zu interessieren. Die systematische Missachtung des Feindes kann den Sieger nur erniedrigen. Die paar Takte haben die Zeit in den Knochen. Sie stammen übrigens von dem neben Strawinsky bedeutendsten Komponisten unserer Zeit, Arnold Schönberg. Es ist keines der geringsten Kennzeichen der Zeit, dass in ihr Arnold Schönberg starb. 77 Jahre alt, ein deutscher Jude oder jüdischer Deutscher. Er starb ohne Hass gegen Deutschland, als Immigrant in den USA. Apropos Immigranten. Alle möglichen Leute mussten ihre Koffer packen. Viele Meldungen besagten nur, dass die Völkerwanderung des 20. Jahrhunderts weiterging. Zum Beispiel diese. Teheran, 15. März 1951. Das persische Abgeordnetenhaus beschließt die Verstaatlichung der Erdölindustrie. Ein paar Monate später war es soweit, dass Ingenieur Bliss, einer von den 5000 britischen Angestellten der anglo-iranischen Ölraffinerie in Abadan am Persischen Golf, seine Koffer gepackt hatte. Na, nun sind wir an der Reihe. Tja, was werden die Perser machen? Weiß ich's. Irgendwie werden sie schon weitermachen. Sie werden sich die Deutschen und Italiener holen oder vielleicht die Russen. Wäre eine gute Chance für dich, Ara. Du bist Österreicher, du kannst hier einen glänzenden Posten kriegen. Danke, danke. Ich habe schon meinen Vertrag für Südafrika in der Tasche. Prost! Der österreichische Ingenieur Heinrich Harrer war mitten in den Abreisetrubel hineingeraten. Er hatte seinen alten Freund Bliss besuchen wollen. Nun saßen sie zwischen leeren Möbeln und aufgerollten Teppichen und tranken zusammen die letzte Flasche Whisky. Dazu summte der Ventilator sein eintöniges Lied. Es war heiß. Harra kam von weit her. Tja, nun seid ihr an der Reihe. Ein merkwürdiger Erdteil. Verdammter Erdteil. Komisch, wie verschieden dieses Asien sein kann. Wenn man hier zum Fenster rausschaut, sieht's wie eine ganz moderne Sache aus. Aber ich? Ich komme direkt aus dem Mittelalter. Kommst du tatsächlich aus Chlasa? Nicht gerade direkt, aber es begann in Chlasa. Menschenskind, erzähl doch schon. Ist doch rasend interessant. Ich bin kein guter Erzähler, Bliss. Es begann am 18. Dezember. Den Tag werde ich nie vergessen. Wir saßen spät in der Nacht um den Dalai Lama rum. Die Hochpriester und der General Monsen C. und ich im Palast in Chlasa und tranken Tee. Diesen Tee, in den sie immer Jagdbutter reintun. Und du warst der einzige Europäer dabei? Ich glaube, ich war an diesem Tag der einzige Europäer in ganz Tibet. Ein paar Monate vorher hatten sie sich entschlossen, ein Telefon einzurichten. Und ich saß damals an der indischen Grenze rum und kriegte Wind von der Sache. Du bist ein Teufelskerl, Ara. Immer hast du deine Finger in den merkwürdigsten Sachen. Sie hatten gerade die Nachricht bekommen, dass ihre Armee bei Chamdo erledigt worden war und die Rotchinesen in Tibet einrückten. Um 2 Uhr nachts erhob sich der Dalai Lama und zog sich zu einer einsamen Meditation zurück. Und am nächsten Morgen verließ er Chlasa. Und du mit ihm? Tja, was sollte ich noch dort? Ich wollte den Trek des Dalai Lama miterleben. Man hat nie etwas Genaues darüber erfahren. Deswegen haben mich die indischen Behörden und der Secret Service auch 3 Monate lang ausgequetscht. Aber ich konnte ihnen wenig erzählen. Ich erzählte ihnen, dass ich zugesehen hatte, wie das alte Asien sich selbst zu Grabe trug. König von Tibet nähert sich unserem Kloster Yan. Als wir das Kloster Yang passierten, hatten sich 4000 Mönche auf den Weg gelegt. Die Sänfte, in der lebende Buddha saß, musste halten. Die Mönche des Klosters Yang bitten eure Heiligkeit um den Segen. Sage ihnen, dass ich den Segen für sie sprechen werde. Die Mönche des Klosters Yang bitten eure Heiligkeit, das Land vor dem Unglauben der roten Teufel zu schützen und nach Lhasa zurückzukehren. Sage ihnen, dass ich bald zurückkehren werde. Dass der Geist des lebenden Buddha noch immer im Potala zu Lhasa weilt. Nur sein Körper befindet sich auf einer kleinen Reise. Der Dalai Lama ist ein Junge von 15 Jahren. Natürlich sind die eigentlichen Leute der Regent Chikyatchenpo und die hohen Priester. An die religiöse Verehrung, die man entzollt, ist der Knabe gewöhnt. Aber er hat gar keine Vorstellung von der Welt. Unterwegs fragte er mich einmal: Werde ich in den nächsten Tagen die Wolkenkratzer von New York zu sehen bekommen? Man denke, auf dem Weg von Lhasa nach dem Kloster Yatung an der indischen Nordgrenze glaubte er, nach New York zu kommen. Ja, er hatte eben keine Vorstellung von Geografie, aber er hatte eine sehr genaue Vorstellung von Gott. Und so antwortete ich ihm: Alles ist möglich, wenn eure Heiligkeit darum beten. Und du bist mit ihm bis nach Yatung gezogen? Oh, es war kein sehr weiter Weg, 300 Kilometer alles in allem. Aber wir ritten oder gingen zu Fuß durch Wüsten und über Gebirge. Es gibt keine Straßen in unserem Sinne in Tibet. Der Gebrauch des Rades ist dort fast unbekannt. Die Leibwache des Dalai Lama trug Gabelflinten. Stell dir das vor, Gabelflinten. Wir brauchten 14 Tage, um nach Yatung zu kommen. Und wir werden eine Woche brauchen, um nach London zu kommen. Es war der Auszug des Mittelalters aus Asien. Ja, und mit uns sieht die Neuzeit aus. Komisch, was die Welt für Sprünge macht. Wird denn nun dein Dalai Lama nach Lhasa zurückkehren? Er hat den General Gabu zu Verhandlungen nach China geschickt. Aber wenn er jemals nach Lhasa zurückkehrt, wird er niemals der Dalai Lama sein, sondern eine Figur Stalins oder Mao Zedongs. Mhm. Werden wir nach Abadan zurückkommen? Offen gestanden, Bliss, ich halte es für besser, wenn du nicht damit rechnest. Ist mir ziemlich klar. Ich wollte nur mal deine Meinung hören. Jede Religion zerfällt, wenn sie nur noch Priesterherrschaft ist. Da genügt dann ein rotes Regiment, um sie wegzuwischen. Auch eure englischen Imperiumsideen waren damals echt. Bis nichts mehr davon übrig blieb, als ein bisschen dumme Erdölherrschaft. Und die zerbricht, wenn in Teheran ein paar Studenten Krawall machen. Ach, als ob es uns auf die Erdölherrschaft ankäme. Wir waren bereit, auf alle Profite zu verzichten. Wir wollten doch nur das Chaos verhindern. Ja, aber ihr habt eben nicht dafür gesorgt, dass die Perser ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen können. Ihr habt sie in einem Status der Unmündigkeit gehalten. In Indien habt ihr es richtig gemacht, in Persien falsch. Ja, es ist zum Heulen, Harrer. Gerade in dem Moment, in dem wir Weißen den Nationalismus und Imperialismus innerlich überwunden haben, fangen die Farbigen damit an? Weil sie 3 Jahrhunderte nichts anderes von uns gesehen haben. Sollen wir also Asien sich selbst überlassen? Ich weiß es auch nicht, Bliss, was wir tun sollen. Aber wenn wir alle einfach weggehen, wir Weißen in Asien und Afrika, da gibt's Hungersnöte und Seuchen. Da fressen sie sich selber auf mit ihrem frisch gebackenen Nationalismus, auf den sie so stolz sind. Wenn ich jetzt sagen würde, wir müssten auf alle Herrschaft verzichten und ihnen einfach nur helfen, tja, dann ist es ja auch nur Gerede. Denn erstens weiß ich nicht, was dabei herauskommt, und zweitens ist es nur ein frommer Wunsch. Das, was ihr Engländer wishful thinking nennt. Ehrlich, Bliss, ich weiß keine Antwort. Ach, die Kiste ist einfach vollständig verfahren. Auf der ganzen Welt. Ja, das stimmt. Ja, und diese Tatsache hat mich schon seit langer Zeit auf eine Idee gebracht. Was für eine Idee denn? Ich glaube, dass wir noch lange Zeit einen Zustand aushalten müssen, in dem es auf keine Frage eine Antwort gibt. So ein verdammt ungemütlicher Zustand, Harrer. Och, wie man es nimmt. Man muss sich halt einrichten. Ich habe mal ein russisches Sprichwort gehört. Das heißt, auf die Dauer ist es sogar in der Hölle gemütlich. Oh, ein schöner Trost. Ein richtiger Trost, Bliss. Und außerdem, na, ihr Engländer habt doch immer noch euren Whisky. Und was habt ihr Österreicher? Oh, unsere Gemütlichkeit. Wie heißt es bei euch in Wien? Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Freilich, Bliss. Aber mit dem Satz bin ich bis nach Tibet gekommen. Und jetzt? werde ich mich damit in Afrika einrichten. Ja. Wobei natürlich zu bezweifeln ist, dass Ingenieur Harrer es in Afrika besonders gemütlich finden wird. Denn die allgemeine Ungemütlichkeit griff dann auch auf Afrika über. Kairo, 8. Oktober 1951. Die ägyptische Regierung beschließt, die anglo-ägyptischen Verträge von 1899 über die gemeinsame Verwaltung des Sudans und von 1936 über die britische Sicherung des Suezkanals zu kündigen. In Kairo kommt es zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Damals, im Oktober 1951, war der große alte Dichter schon lange tot. Er war am 19. Februar gestorben. 10 Jahre zuvor hatte er in sein Tagebuch geschrieben: Wie viel Zeit wird mir gelassen werden, um noch unter dieser Epoche der Umwälzung zu leiden? Werde ich noch lange genug leben, um jenseits der Verwirrung die Morgenröte aufdämmern zu sehen und nicht verzweifelt zu sterben? War André Gide am 19. Februar 1951 also verzweifelt gestorben? Wir wissen es nicht genau. Am Schluss soll Gide versuchen, uns diese Frage selbst zu beantworten. Die großen Geister der Epoche jedenfalls sind pessimistisch. Nur Dummköpfe können Optimisten sein. Das Wort gilt besonders für unsere Epoche. Aber die Menschen sind auch deshalb so pessimistisch, weil es in der Welt so dumm und einfallslos hergeht. Da gibt es zum Beispiel Meldungen wie diese. Paris, 14. September 1951. Großbritannien und Frankreich stellen den Flugverkehr nach der Tschechoslowakei ein. Und gleich darauf diese. Die Tschechoslowakei protestiert gegen das vor wenigen Tagen erlassene Verbot des Überfliegens der Deutschen Bundesrepublik durch tschechoslowakische Verkehrsmaschinen. Rums! Haben Sie es gemerkt? Das war der eiserne Vorhang. Die anerkannt dümmste Erfindung der letzten 5 Jahre. Wer aber hat den eisernen Vorhang erfunden? Am 10. September überfuhr der D-Zug Prag-Asch infolge eines Komplotts zwischen dem Lokomotivführer Jaroslav Kovalenka und dem Bahnhofsvorsteher Karel Truxa die tschechische Grenze bei Asch und kam erst ein paar hundert Meter hinter der Grenze, in der amerikanisch besetzten Zone Deutschlands, zum Stehen. An Bord dieses sogenannten Freiheitszuges befanden sich 108 Passagiere. 31 davon entschieden sich, im Westen zu bleiben. Nachdem amerikanische Offiziere die Tschechen vor die Wahl gestellt hatten, zu bleiben oder zurückzukehren, kam es zwischen den Passagieren zu lebhaften, aber teilweise geflüsterten Unterhaltungen. Wir geben daraus das Gespräch zwischen dem in Asch beheimateten Angestellten Peter Watzek und dem Prager Postbeamten Anton Reisky wieder. Na? Was werden Sie machen, Herr Watzek? Na, ich bleib hier, Herr Reisky. Ich bin froh, dass so gekommen ist. Tja, aber schauen Sie, das kann man doch nicht einfach so machen. Na, wo kommen wir denn da hin, wenn wir gleich alle davonlaufen? Na, es bleiben doch noch genug da. Ja, also, für mich ist es unmöglich, das müssen Sie einsehen. Ich kann doch nicht einfach meine Frau und meine Kinder in Prag sitzen lassen. Sehe ich ein, Herr Reisky, sehe ich ein. Aber ich gehe. So. Was haben Sie denn eigentlich mit, Herr Watzek? Ja, was habe ich mit? Einen Koffer habe ich mit einem Anzug drin und 2 Hemden, ein Zahnbürstel. Und alles andere lassen Sie einfach im Stich? Ihre schöne Wohnung in Asch und Ihr Fräulein Braut? Na, meine Braut wird schon nachkommen. Ja, wenn's noch Zeit hat, meinen Sie. Sie. Wenn die Polizei erfährt, dass Sie geflüchtet sind, dann nehmen Sie es vielleicht hopp. Meine Braut ist schlau. Aber, Herr Reiske, Sie könnten mir einen Gefallen tun, ja? Hm? Gehen Sie doch bittchen bei ihr vorbei. Ich gebe Ihnen die Adresse und sagen Sie Bescheid. So. Glauben Sie vielleicht, die Polizei lasst uns aus die Finger, wenn wir jetzt zurückkommen, ha? Ja. Na, da haben Sie sich vielleicht geschnitten, Herr Watzek. Das kostet uns mindestens ein paar Tage vorher. Ja, sehen Sie, und deswegen gehe ich. Ich mag einfach nicht mehr. Immer die Polizei und die Polizei und nochmal die Polizei. Und dabei waren wir das freieste Land in Europa, ehe die Deutschen gekommen sind. Nicht, aber was nützt das Geschimpf? Ich weiß schon, es nützt nichts. Und wer weiß, was Sie dafür eintauschen? Also ich bleibe lieber in Prag. Was ich hab, das hab ich. Ja, man geht direkt ins Ungewisse. Mhm. Darum überlegen Sie sich noch einmal gut, Herr Watzek. Denken Sie daran, was Sie alles aufgeben. Ihre Wohnung und die Mädels. Na, das ist doch grad. Was? Na ja, die Wohnung halt. Wie ich nach Asch gekommen bin, ja, da habe ich gleich eine Dreizimmerwohnung bekommen. Alles eingerichtet, schöne Möbel. Schöne Möbel, wie es der Deutsche hat stehen lassen müssen, der da drin gewohnt hat. Na, und? Na, das ist, was mir nicht recht gefällt, Herr Reiske. Zuerst habe ich mich darüber gefreut, aber je länger ich über die Geschichte nachdenke, desto weniger gefällt sie mir. Na, ich weiß schon, was Sie meinen. Man kriegt ein ungutes Gefühl dabei. So ist, ganz recht. Eigentlich sind ja lauter gestohlene Sachen, ne? Ja, natürlich, die Deutschen haben uns auch alles gestohlen, aber ich finde, so darf's nicht weitergehen. Und wenn Sie dann so 2-3 Jahre an der Grenze wohnen, Herr Reiske, also dann wird Ihnen ganz komisch zumut. Die Welt ist wie abgestorben in Arsch und nur die Polizei ist lebendig. Und ich wohne zwischen lauter Sachen, die mir nicht gehören. Nein. Glauben's nur nicht, bei uns in Prag wär's besser. Ich sitze doch schon Jahr aus, Jahr rein hinter meinem Postschalter und verkaufe Briefmarken. Na, früher haben die Leute mit mir geredet und wir haben über die Regierung geschimpft, über die Benes und auf alle. Aber heutzutage, da reden sie kein Wörtel mehr. Es kann nicht lang mehr gut gehen. Na, freilich nicht, aber ich frage mich, was dabei gewonnen ist, wenn wir alle davonlaufen. Ich will schauen, dass ich nach Amerika komme. Ich will mehr Ruhe haben. Ob sie die da drüben finden? Ja, mein Gott, ich weiß auch nicht. Aber wenigstens werde ich sagen können, was ich mir denke. Ja, also ich muss zu meiner Frau zurück. Das heißt, wenn mich unsere Polizei nicht erst dafür bestraft, dass ich zufällig in dem Zug gesessen bin, Himmel, Herrgott, sag Frau Mönchwitsch. Also, Herr Watzek, wenn die Kinder nicht wären, da hätte ich mit Ihnen fahren. Ja, Herr Reiske. Grüßen Sie mir die Tschechoslowakei schön, ja? Vielleicht komme ich ja einmal zurück. Wenn es nicht mehr verboten ist, dass man über die tschechische Grenze fährt. Ja, wenn? Also dann besuche ich Sie. Und wir gehen in ein Beisel auf der Grenzseite und trinken einen Sliwowitz zusammen. Was meinen Sie, Reiske? Ja, wenn ich dann noch lebe. Gespräche zwischen Menschen im Niemandsland der Zeit. Menschen, die nirgends mehr hingehören. Immerhin ist es doch recht bemerkenswert, dass die Menschen in Europa im Allgemeinen vom Osten nach dem Westen ziehen. Sie kommen. Zehntausende von Deutschen, Tausende von Tschechen, Polen, Rumänen, Ungarn, Ukrainern, Hunderte von Russen, Offiziere und Soldaten der Roten Armee. Sie kommen einzeln und in kleinen Trecks und in Flugzeugen, die einfach den verbotenen Kurs nehmen. Nur sehr wenige Menschen nehmen die umgekehrte Richtung. Von Westen nach Osten. Und von 108 Passagieren eines illegal durch den eisernen Vorhang geschmuggelten Zuges bleibt ein Drittel im Westen. Lässt alles im Stich und wählt die Ungewissheit. So wird es klar, wer den eisernen Vorhang erfunden hat. Die Furcht ist es gewesen. Überall, wo die Furcht herrscht, rasseln eiserne Rollläden herunter. Frankfurt, 21. September 1951. Das US-Hochkommissariat lehnt die Forderung der Tschechoslowakei auf Auslieferung von 31 in dem Freiheitszug in die Bundesrepublik geflohenen Tschechen ab. Unsicherheitszug wäre ein besserer Name für diesen tschechischen D-Zug gewesen. 31 Menschen wählten statt der gewissen Furcht die Ungewissheit im Niemandsland unserer Zeit. Sie waren keine Freiheitssucher, sondern Deserteure. Sie konnten, wie Peter Watzek sagte, das ungute Gefühl nicht mehr aushalten und wollten ihre Ruhe. Sie desertierten aus dem Raum eine Ideologie, die Furcht schuf. Aber der Dichter Gide, der in Paris starb, hat über die Deserteure ein großes Wort in sein Tagebuch geschrieben. Die Ereignisse sind derart wichtig geworden. Man kann seine Gedanken nicht mehr davon absondern. Man steckt drin bis zum Herzen. leidend mit denen, die leiden. Descartes' Ofen ist erloschen. Man erwärmt sich, indem man sich Bewegung macht. Nicht gut für das reine Denken. Was bleibt heute noch rein? Alles wird im Gebrauch entwürdigt. Das Denken tritt in Dienst. Wie soll man es machen, das Denken nicht Dienst verpflichten zu lassen? Ich baue nur noch auf die Deserteure. Freilich gibt es Menschen, die niemals in die Verlegenheit geraten, sich eine so tragische Musik anhören zu brauchen. Das Anhören pessimistischer Musik wird ihnen ganz einfach verboten. Die Führer dieser Menschen geben das beste Beispiel. Es sind fröhliche und heitere Männer. Paris, 10. November 1951. Der sowjetische Außenminister Andrei Wischinski erklärte heute vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen, er habe nach dem Studium der amerikanischen Abrüstungsvorschläge unausgesetzt lachen müssen und deshalb eine schlaflose Nacht verbracht. Immer wieder sei er aufgewacht und habe laut lachen müssen. Nicht ganz so fröhlich waren ein Mann und eine Frau gestimmt, die in der gleichen Nacht, in der Wischinski so schallend lachte, auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin von Westzonenpolizisten vernommen wurden. Die Frau hatte ihr zweijähriges Töchterchen auf dem Arm. So, so. Sie haben also keine Papiere? Nee, Herr Inspektor, hab ich nicht. Ja, wo kommen Sie denn her? Momentan aus Zwickau. Was heißt momentan? Ja, eigentlich komme ich aus England. Ja, wie kommen Sie denn von England nach Zwickau? Ganz normal, Herr Inspektor, mit dem Pass. Ich war als Kriegsgefangener in England geblieben und hab drüben geheiratet. Meine Frau hier ist Engländerin. Aber meine Eltern, die leben noch in Zwickau. Hm. Haben Sie also besucht, oder? Ja. Mit einem ordentlichen Pass und mit einem Internationenpass, Herr Inspektor. Schön. Ja, und wo sind Ihre Papiere geblieben? Ja, das war so. Ich komme also in Zwickau an und freue mich, weil ich doch meine Frau hier der Familie vorstellen wollte. Und was denken Sie, was da passiert? Mein alter Herr, der läuft doch zur Volkspolizei und verpfeift mich. Ich wäre ein Spitzel von Engländern, hat er gesagt. Angst hatte der. War da nichts wie Angst. Er hatte Angst, dass es ihm ankreiden, dass er einen Sohn hat, der in England geblieben ist. Und der ist in England außerdem noch schön wind. Sie sind doch auch ein harmloses Exemplar. Ja, das konnte ich doch nicht wissen, Herr Inspektor. Bin doch die ganzen Jahre hier nicht in Deutschland gewesen. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll. Bei Nacht und Nebel musste ich abhauen und alles in Zwickau lassen. Sogar meine Papiere, die habe ich in der Eile vergessen. Ja, also, wir weisen Ihnen jetzt erstmal ein Quartier für die Nacht zu, ja? Und morgen gehen Sie dann aufs englische Konsulat und lassen sich vorläufige Bescheinigungen ausstellen. Ja. Yeah. Hoffentlich lassen die Sie wieder nach England zurück, wie? Ja, danke. Dankeschön, Herr Inspektor. Nee, sowas zeigt mich der Oliver der Polende an. Und wie hatte ich mich auf Deutschland gefreut? Tja, Deutschland ist eben ein einziges Niemandsland. Und Meldungen wie die folgende entlocken uns nur ein bitteres Lächeln. Paris, 12. November 1951. Der englische Außenminister Anthony Eden schlug vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen das Ende des Krieges der Worte und einen Waffenstillstand der Beschimpfungen vor. Eden forderte Wischinski auf, den westlichen Abrüstungsplan noch einmal zu überprüfen. Er habe den Verdacht, dass Wischinski so stark damit beschäftigt gewesen sei, über die Vorschläge zu lachen, dass er nicht die Zeit gefunden habe, sie zu lesen. Aber, so wird aus Paris berichtet, während das Haus mit Spannung der Rede Edens folgte, lief hinter der Rednertribüne von links nach rechts eine schwarze Katze vorbei. Aha. Und jetzt haben wir unsere Position in der Zeit gefunden. Sie befindet sich genau zwischen den frommen Wünschen Edens und dem Gelächter Wischinskis. Sie befindet sich in einer toten Zone, durch die eine schwarze Katze streicht. Komm her, kleine schwarze Katze. Lass dich streicheln. Du bist ein gutes, kleines Haustier mit einem seidenweichen Fell, nichts weiter. Und wir lehnen es ab, abergläubisch zu sein, gerade weil wir es ablehnen, an irgendwelche Worte zu glauben. Und aus der toten Zone heraus geben wir einer gespaltenen Welt die Antwort, die der nun tote André Gide seiner Verzweiflung gab. Nein, die Verzweiflung liegt mir ganz und gar nicht. Aber mehr als je hänge ich von der Zeit, den Strömungen, der Umgebung, den Umständen ab. Als ich jung war, schien es, als könnte sich meine Seele leichter von der Umwelt lösen. Ich hatte noch nicht verstanden, wie sehr jeder von uns, ob wir nun wollen oder nicht, Teil des Ganzen ist. Sie hörten das Feature »Menschen im Niemandsland« von Alfred Andersch, ein Stück aus dem Jahr 1952, produziert beim Nordwestdeutschen Rundfunk. Unter der Regie von Fritz Schröder-Jahn sprachen Eduard Marx, Günther Dockerill, Heinz Klingenberg, Hubert Fichte und viele andere. Wir erinnerten mit diesem Beitrag an den Schriftsteller und Radiomann Alfred Andersch, der am 4. Februar 90 Jahre alt geworden wäre.